Morgengrauen getrunken und bis zum Morgengrauen gelacht. Aus dem vierten Stock gewunken und etwas Liebe mitgemacht. Irgendwann bin ich gegangen, mir war, als hörte ich Applaus. Und einfach so vor lauter Freude lief ich den falschen Weg nach Haus. Es war noch nie so. Es war noch nie so. Es war noch nie so wunderbar. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich dann wieder zu dir kam. Du hast mich nicht drum gebeten, hast mich auch nicht gewarnt. Ich weiß nur noch, da war Wärme. Und ich weiß nur noch, da war Licht. An deiner Decke hingen Sterne. An mehr erinnere ich mich nicht. Es war noch nie. Es war noch nie so. Es war noch nie so wunderbar. Es war noch nie so. Es war noch nie so. Es war noch nie. Und je öfter das geschieht, landen Briefe in meinem Türspalt. Und das ist alles, was mir blieb. Klar, ich werde es überleben. Doch was mache ich hier jetzt bloß? Warnen all die Träume, nur Würfelzucker groß. Und es